für euch, weil ihr uns frieren lasst. Und so halten wir uns manchmal, manchmal warm. So halten wir uns manchmal gegenseitig warm. Fürs Zuhören. Der Kampf geht weiter. Tschüss.